Die Fakten. Über fast zwei Jahre hat eine vom Kreml gesteuerte Agentur Falschmeldungen bei Facebook verbreitet. Das Ziel: Schüren von Rassenhass in den USA und Donald Trump als den besseren Kandidaten darzustellen. Das Perfide: Für den normalen Nutzer sind diese Falschnachrichten kaum zu erkennen, erklärt die NBC-Reporterin Carol Lee. Diese Fake News waren für den normalen Facebook-Nutzer nur schwer als aus Russland kommend zu identifizieren, besonders wenn ein Freund oder Bekannter diese Falschnachricht schon einmal geteilt hat. Die Fehlannahme. Es ist der 11. November 2016. Vor wenigen Tagen haben die US-Amerikaner Donald Trump zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Medien und Politiker in den USA kritisieren die vielen Falschmeldungen, die während des Wahlkampfs auf Facebook veröffentlicht wurden. Mark Zuckerberg greift persönlich ein. Sein Kommentar: Es sei verrückt zu glauben, dass Fake News bei den Präsidentschaftswahlen eine wichtige Rolle gespielt hätten. Die Warnung. Mitte November 2016 treffen Präsident Obama und Zuckerberg aufeinander. Eindringlich bittet Obama den Facebook-Chef, mehr gegen Falschnachrichten in seinem Netzwerk zu unternehmen. Im Februar? Am Hauptsitz von Facebook in Menlo Park macht sich ein Team um Sicherheitschef Alex Stamos daran, das Netzwerk nach möglicher russischer Einflussnahme systematisch zu durchforsten. Und es wird fündig. Im selben Monat schreibt Mark Zuckerberg in einem Post, das Netzwerk müsse seine dunklen Ecken besser kontrollieren. Von Russland ist da noch keine Rede. Spätestens im Sommer wird der Führungsriege um Mark Zuckerberg endgültig klar. Russland hat Facebook massiv manipuliert. 29 Millionen Amerikaner haben direkt falsche Nachrichten erhalten. Insgesamt haben rund ein Drittel der Amerikaner, 126 Millionen Menschen, diese Falschnachrichten gelesen. Im September gibt sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg staatstragend. Die Demokratie und deren Unversehrtheit seien ihm ein wichtiges Anliegen. Facebook wolle den Menschen eine Stimme geben und darauf sei man stolz. Er gelobt Besserung. Google und Twitter haben ebenfalls Werbeanzeigen aus Russland veröffentlicht und hunderte gefälschte Nutzerkonten entdeckt. Die Konsequenzen. Die großen Tech-Konzerne des Silicon Valley geben sich mittlerweile kleinlaut. Sie fürchten, von der Politik in Washington stärker kontrolliert zu werden. Beide politischen Parteien haben unterschiedliche Gründe, die Tech-Unternehmen stärker an die Leine zu nehmen. Die Demokraten, weil Facebook und Co. die russische Einmischung anfangs offenbar egal war. Und die Republikaner, weil ihnen die Tech-Unternehmen des Silicon Valley zu linkslastig und zu Trump-kritisch sind.